أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Das, was ich jetzt gesagt habe, für die, die es nicht wissen, und für die, die es vielleicht nochmal, die daran erinnert werden müssen, nennt sich Khutbatul Haja. Und das hat kein anderer als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jedes Mal gesagt, wenn er einen Vortrag gehalten hat, wenn er eine Khutba gehalten hat, wenn er Nikah gemacht hat. Das sind also ohne Zweifel, es gibt keinen Zweifel daran, dass diese Wörter, diese Einleitung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Und die ungefähre Bedeutung von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist wie folgt. Alles Lob gebührt Allah. Wir danken ihm und erstreben seine Hilfe. Nach dessen Vergebung bitten wir. Und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren Missetaten. Den, den Allah recht leitet, der wird nie irre gehen. Den Allah irre führt, für ihn wird es keine andere Leitung geben. Ich bezeuge, dass es keinen wahren Gott gibt, welcher es wert ist, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist einzig und hat keine Partner. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier sagt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier sagt, den Allah recht leitet wohin? In erster Instanz ohne Zweifel zum Islam. Und in zweiter Instanz zu der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plus mit dem Verständnis des Sahaba. Denn er hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs. Und der beste Weg, die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung Muhammads sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und zwar, die schlechteste Sache ist die, die im Nachhinein erfunden wurde. Die im Nachhinein erfunden wurde im Dien. Und das, was im Nachhinein erfunden wurde und in die Religion eingeführt wurde, also keine Gabel und kein Flugzeug, sondern man führt es ein und man sagt, das gehört zum Islam. Wer das macht oder diese Sache nennt man Bid'ah. Und dieses Wort ist nicht von mir. Dieses Wort ist von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil es könnte jetzt vielleicht der Eindruck entstehen, dass wir Leute sind, die immer über Bid'ah sprechen. Wobei, jetzt gibt es zuhauf Bid'ah um uns herum. In den islamischen Ländern, als auch in den nicht-islamischen Ländern. Und diese Khutbatul Haja hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, als noch nicht mal eine Bid'ah in seiner Zeit war. Noch nicht mal eine Bid'ah. Und er hat es jedes Mal gesagt. Er hat jedes Mal gesagt, das, was im Nachhinein erfunden wurde und in die Religion eingeführt wurde, ist Bid'ah. Und jetzt kommt jede Bid'ah, kullu Bid'ah. Also es gibt keine Bid'ah, die Hassaner Bid'ah ist, eine gute Bid'ah. Es gibt keine gute Bid'ah. Es gibt nur schlechte Bid'ah. Sonst hätte das so deutlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt. Jede Bid'ah ist ein Irrgehen, ist ein Dalala. Und jedes Irregehen wiederum im Feuer. Und das bedeutet auch, dass jeder, der eine Bid'ah macht und daran festhält, er geht mit dieser Bid'ah in Dalala und diese Dalala führt zum Feuer. Und welch schlimmes Ende. Nur noch mal kurz als Einleitung dafür. Also Bid'ah war Erneuerung, ne? Erneuerung in Glauben, im Dien. Nicht weltliche Sachen, ne? Nicht weltliche Sachen. Und ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil wir haben ja darüber gesprochen, am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass die Umma des Propheten Muhammad s.a.w. sich in 73 Gruppen spaltet. Dieser Hadith ist ohne Zweifel authentisch. Auch wenn Leute wie Yusuf al-Gardawi sagen, dass es nicht authentisch ist. Und wir haben gesagt, dass die wahre Ahlus Sunna, denn das ist nämlich ein Name von dieser Gruppe, die auf dem Weg des Propheten Muhammad s.a.w. ist, die wahre Ahlus Sunna sind keine anderen als die Salafis. Wie kann ich solch eine gravierende Aussage machen, wird sich jetzt einer wohl denken. Die Beweise dafür sind ganz klar. Nämlich, Allah SWT sagt im Koran, in Surah Al-Baqarah, Ayah 13, und wenn zu ihnen, den Heuchlern, gesagt wird, glaubt, wie die Menschen glauben. Die Menschen zu der Zeit, wo diese Ayah herabgesandt wurde, sind keine anderen als die Gefährten des Propheten, die Ansar und die Muhajirun. Weiter sagt Allah SWT, wenn sie an das Gleiche glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit rechtgeleitet. Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich in Widerstreit, aber gegen sie wird Allah genügen. Er ist der Allhörende und der Allwissende. Surah Al-Baqarah, Surah 2, Ayah 137. Hier sehen wir auch wieder ganz klar, wenn sie an das glaubt, woran ihr glaubt. Wer war zu der Zeit da, wo diese Ayah herabgesandt wurde? Kein anderer als der Prophet Muhammad und die Sahaba, die Gefährten des Propheten. Und was passiert mit denjenigen, die sich in Widerstreit mit denen befinden? Die sind ganz klar in ihre Leitung. Weiter sagt Allah SWT, wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem, du kannst, wenn ihr da so ein bisschen zusammenrückt, dann kann der Bruder auch so ein bisschen da vernünftig sitzen. Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einem anderen Weg als dem Weg der Gläubigen folgt, werden wir dem zukehren lassen, dem er sich zugekehrt hat und ihn in der Hölle aussetzen und wie schlimm ist der Ausgang. Hier sehen wir also wieder ganz klar, dass Allah SWT sagt, wer sich aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einen anderen Weg folgt als den Weg der Gläubigen. Wer sind die Gläubigen hier? Keine anderen als die Sahaba, als die Gefährten des Propheten Muhammad SAW. Was passiert mit denen, wenn wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat, nämlich nicht der Rechtleitung, sondern ihre Leitung, und ihn in der Hölle aussetzen? Das ist die einzige Alternative. Und wer dem Gesandten entgegenwirkt, gemeint damit ist, dass der Gesandte etwas sagt und du etwas anderes sagst. Aber im Koran und der Sunna wurde uns befohlen, dass wir den Sahaba folgen müssen. Wenn wir also wirklich den Koran und der Sunna folgen wollen, dann müssen wir dem Beispiel der Sahaba folgen. Allah SWT sagt, die Vordersten, die ersten Auswanderer aus Mekka und die Helfer aus Medina und jene, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind, mit ihnen ist aber Allah wohl zufrieden und sie sind wohl zufrieden mit ihm und er hat ihnen Gärten bereitet, durch welche Ströme fließen, darin sollen sie weilen ewig und immer da, das ist die höchste Glückseligkeit. Ganz klar hier wieder, dass Allah SWT sagt, dass die Ersten, die Muhajirun und die Ansar, also die ausgewandert sind von Mekka nach Medina und diejenigen, die schon in Medina waren, Wenn wir denen folgen, dann auf die beste Art natürlich, und das bedeutet, dass wir so nah wie möglich das tun, was sie gemacht haben, dann ist Allah mit uns zufrieden und er hat für uns, also für diejenigen, die das machen, Gärten bereitet, durch welche Ströme fließen, darin sollen sie weilen ewig immer und immer da. Und der Prophet Muhammad SAW hat gesagt, Alaikum bis Sunnati, haltet an meine Sunna fest. Er sagte aber nicht nur das, sondern er sagte weiter, وَالسُنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِي und haltet an der Sunna der rechtgeleiteten Khalifen nach mir. Und daran sieht man, dass die Sunna des Propheten Muhammad SAW und die Sunna der Sahaba auf einer Stufe war. Es gibt also nicht, dass man sagt, ja, die Sunna des Propheten Muhammad SAW war so und die Sunna der Gefährten war eine andere. Er sagte auch, haltet fest daran und beißt darauf mit euren Backenzähnen. Dies ist ein Befehl von dem Propheten Muhammad SAW. Und der Prophet Muhammad SAW sagte, wie ich zu Anfangs gesagt habe, dass sich diese Umma in 73 Gruppen spaltet. Kulluhu finnar, alle sind im Höllenfeuer, illa wahida, außer eine. Und dann haben die Sahaba gefragt, ja Rasulullah, welche diese eine ist das? Welche Gruppe ist das? Damit sie von dieser Gruppe sind. Und er hat gesagt, ma'ana alayhi yawm wa ashabi, darauf wo ich heute bin und meine Sahaba. Dies und noch mehr Beweise gibt es, dass das Verständnis der Salaf al-Salih, der rechtschaffenden Vorfahren, bindend ist für einen Muslim und den Islam richtig zu verstehen. Wer hat nun irgendeinen Einwand oder Zweifel daran, dass dies so stimmt? Und es gibt, das muss man auch noch ganz kurz sagen, es gibt verschiedene Namen für diese Gruppe, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Es gibt Al-Firkatun Najia, die gerettete Gruppe, Al-Ta'ifa Masura, die siegreiche Gruppe, Al-Ghuraba, die Fremden, Al-Sunnah wal-Jama'ah und Salafiyun. Ahlu Hadith gibt es auch, die Leute des Hadith gibt es auch. Und all diese Namen zeigen eigentlich nur also auf das Gleiche zurück, nämlich, dass man den Islam so versteht, wie Allah es im Koran gesagt hat, mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gleichzeitig das Verständnis der Gefährten. Dann haben wir einen Vortrag gehalten darüber, dass uns vorgeworfen wird, dass wir Wahhabis sind und dass Leute nicht hier hinkommen, weil wir Wahhabis sind und zu Wahhabismus aufrufen. Und wir haben dazu Stellung genommen. Denn wenn uns einer etwas sagt und das nicht stimmt, dann müssen wir dazu Stellung nehmen. Aber mit Achlak, mit Benehmen. Wir haben nicht rumgeschrien und wir haben keinen draußen auf der Straße angeschrien und haben ihn festgehalten und haben ihn niedergemacht mit Argumenten, die nichts mit Beweisen zu tun haben, sondern wir reden ganz normal und deutlich darüber, was an diesen Vorwürfen dran ist, dass Leute sagen, geht nicht zu Hikma, weil das sind Wahhabis, geht nicht zu Hikma, weil sie rufen zum Dschihad auf, geht nicht zu Hikma, weil ich habe nur Schlechtes gehört über Hikma. Was sind denn diese schlechten Sachen? Dann, noch nie hier gewesen. Dann kommt doch hier hin, seid doch Manns genug, kommt doch hier hin und sagt uns die Sachen, die man uns vorwirft und wir können auf diese Argumente eingehen. Aber es ist ungerecht, einfach von weit zu rufen, geht nicht zu Hikma, weil die sind Wahhabis oder sind Dschihadis oder wobei wir die Ersten sind, die darüber aufgeklärt haben, wie der Dschihad im Einklang mit Kitab und Sunna zu verstehen ist. Und nicht so wie Leute von Al-Qaida, wenn sie überhaupt existieren, oder Osama bin Laden. Und Wahhabi, das Komische daran ist, dass Al-Wahhab ist ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kann man also eine Sache, die man fürs Negative benutzen möchte, weil man sagt ja nicht, geht zu den Wahhabis, sondern geht nicht zu den Wahhabis, weil sie ja Wahhabis sind, also ist das was Negatives. Wie kann man also einen Namen von Allah subhanahu wa ta'ala für was Negatives benutzen? Das ist schon eigentlich eine sehr, sehr unverschämte Sache von diesen Leuten. Und der Gelehrte, das, was diese Leute auch noch auszeichnet, ist ihre Dummheit. Denn der Gelehrte, worauf sie das beziehen, hieß nicht Abdul Wahhab. Er hieß Muhammad ibn Abdul Wahhab. Er hieß Muhammad, aber sein Vater hieß Abdul Wahhab, ibn Abdul Wahhab. Das zeigt nur, wie dumm diese Leute eigentlich sind. Und außerdem, was war denn die Dawa von Muhammad Abdul Wahhab? War die Dawa im Einklang mit der Dawa aller Propheten oder war die etwas anderes? Und wenn wir uns auf diese Dawa beziehen, beziehen wir uns auf diese Person, sagen wir, egal was er gesagt oder gemacht hat, wir folgen ihm, auch wenn es falsch ist? Nein, sondern wir folgen ihm, solange das, was er aufgerufen hat, im Einklang mit Kitab und Sunna und dem Verständnis des Salafus Salih ist. Und das machen wir bei jeder Person. Und keiner ist davon frei, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn man sich also dieser Dawa und diesen Werken von diesen Gelehrten zuschreibt, hat man dann es verdient, dass man als Wahhabi genannt wird? Was sind die Gründe, warum die Leute einige Muslime als Wahhabi nennen? Was sind die Gründe? Die Gründe sind keine anderen. Dass jedes Mal, wenn man dieses Wort von diesen Leuten hört, dann ist es wohl meistens so, dass sie damit meinen, der ruft zum Tauhid auf. Der ruft dazu auf, dass man keinen neben Allah subhanahu wa ta'ala anrufen soll. Dass man für nichts anderes, für keinen anderen schlachten soll, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man zu keinem anderen Bittgebet machen soll, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass nur die Scharia, Allahs Gesetzgebung, die einzig wahrhaftige Gesetzgebung ist und alle anderen wie Kommunismus, Demokratie, Laizismus nicht wert sind, danach zu richten. Und eines der Zeichen der Ahlul Bidah ist wirklich, das ist schon damals so gewesen, dass die Ahlul Sunnah immer mit schlechten Namen bezeichnet haben, die auf Falschheit aufgebaut waren. Und jetzt ganz kurz zum Schluss. Letztes Mal haben wir über das Gute gebieten und das Schlechte verbieten gesprochen. Das ist ein sehr wichtiges Fundament von unserer Religion. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer von euch etwas Übles sieht, soll es mit seiner Hand ändern. Und wenn er dies nicht vermag, so soll er es mit seiner Zunge ändern. Und wenn er dies nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und dies ist die schwächste Form des Glaubens. Weiter sagt er, bei Allah, in dessen Händen mein Leben ist, entweder ihr gebietet das Gute und verbietet das Üble, oder Allah wird gewiss Strafe über euch senden. Und dann werdet ihr beten, aber eure Bitten werden nicht erhört werden. Das ist auch ein Grund, warum unsere Bittgebete nicht erhört werden. von der Umma, weil die Leute aufgehört haben, das Schlechte zu verbieten, das Gute zu gebieten. Und weiter sagt der Prophet Muhammad, und ich habe gewiss den Gesandten Allahs sagen hören, wenn die Leute jemanden Unrecht handeln sehen und ihn nicht davon zurückhalten, ist es nur gerecht, wenn Allah sie alle straft. Und das ist unser Verderben, dass wir angefangen haben oder dass wir das umsetzen, was uns Allah Ta'ala befohlen hat, und ganz speziell der Prophet Muhammad als ein Zeichen von den Rudaba, von den Fremden, dass man das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Das heißt, wenn wir einen sehen, der Schirk macht, und wir gehen zu diesen Leuten hin und wollen es verbieten mit unserer Zunge, oder wir sehen, wenn einer Fahisha macht, also schlechte Sachen, oder nicht betet, oder andere schlechte Sachen machen, die im Widerspruch zum Koran und Sunna sind, oder verboten sind, und wir machen das, dann sagt man uns, ja, ihr seid Fitnessstifter. Ihr wollt nur Fitne. Ihr wollt nur die Leute auf ihre Fehler aufmerksam machen. Und das zeigt, was für ein schlechtes Herz diese Leute haben, wenn sie über uns so ein schlechtes Denken haben, so ein Su'usan über uns haben. Wir sind doch immer noch Brüder von euch, oder nicht? Oder habt ihr uns schon abgestempelt als Mushrikun und als Kafirun und als was weiß ich nicht noch, was ihr euch für Namen für uns ausgedacht habt? Dass wir es nicht wert haben, dass ihr über uns Husnusan haben? Gutes Denken über uns haben, wenn wir euch Nasir geben oder wenn wir anderen Nasir geben und sie zum Tauhid und zur Sunna aufrufen, dass wir von euch so schlecht betitelt werden. Und heute, das war nur eine kurze Zusammenfassung für diejenigen, die nochmal wissen wollten, worüber wir eigentlich gesprochen haben. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was wirklich auch sehr wichtig ist und das auch ein Zeichen von Ehlu Sunna ist. Das Thema dieses Vortrags ist wirklich von höchster Wichtigkeit. Auch von höchster Wichtigkeit, nicht nur, weil es gibt natürlich viele Themen, die von höchster Wichtigkeit sind. Es handelt sich hier um einer der wichtigsten Fundamente des Islam, nämlich die Eigenschaften von Al-Wala wal-Bara, die Zuneigung und die Abneigung, das Lieben und das Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wala ist das Zeichen, das sind die zwei Hauptvoraussetzungen für den wahren Glauben. Al-Wala ist das Zeichen für wahre Liebe zu Allah, seinen Propheten und seinen Gläubigen. Und zu all das, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und zu all denen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Also auch inklusive diejenigen, die diese guten Taten und diese guten Sachen machen. Also auch eingeschlossen inklusive Muslime, ganz speziell Gelehrte von Ahlus Sunna. Und Al-Bara auf der anderen Seite ist der Ausdruck für Feindschaft und Hass gegenüber der Unwahrheit und seinen Anhängern. Beides sind Beweise für Iman. Dass wir also Bara, Feindschaft und Hass zeigen gegenüber das, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut und auch gegenüber diejenigen, die diese Taten machen. Werdet ihr gleich sehr schön sehen anhand des Beispiels von Ibrahim a.s. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, O ihr, die ihr glaubt, nehmt keine Vertrauten, Awliya, außer von euch. Sie scheuen keine Mühe, euch zu verwirren und möchten gerne, dass ihr in Bedrängnis geratet. Sura Al-Imran, Sura 3, Ayah 118. Weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der ungefähren Bedeutung, O ihr, die ihr glaubt, und jedes Mal, das muss man wissen, jedes Mal, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, sagt, das ist immer so ein Weckruf. Jetzt aufgepasst, jetzt muss man richtig die Ohren spitzen. Nehmt nicht diejenigen, die sich über eure Religion lustig machen und sie zum Gegenstand des Spiels nehmen, von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde, und die Ungläubigen zu Schutzherren, zu Auliya, und fürchtet Allah, wenn ihr gläubig seid. Und jetzt haben wir hier, Ibrahim a.s. hat, wie alle anderen Gesandten auch, sein Volk dazu aufgerufen, nur Allah anzubeten, nur ihm zu dienen. Er hat sie zum Tauhid aufgerufen und hat ihnen gesagt, dass sie sich nur Allah zuwenden sollen. Sich aber von allen anderen Götzen, die sie angebetet hatten, abwenden müssen. Er wollte von ihnen, dass sie alle Tarot, alles, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, die außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden, ablehnen, sich von ihnen distanzieren und diese verleugnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über Ibrahim a.s., und erwähne in diesem Buch Ibrahim. Er war ein Wahrhaftiger, ein Prophet. Als er zu seinem Vater sagte, O mein Vater, warum verehrst du das? Warum betest du das an, was nicht hört und sieht und die nichts nützen kann? Das ist auch wieder ein schönes Beispiel zu diesen Sachen, die wir heutzutage sehen, wie diese Nazar Bonjour, dieses blaue Auge oder auch sei es Muska oder auch Koran in so einer minutiösen Schrift, dass man es gar nicht mehr lesen kann und es als Glücksbringer genommen wird. O mein Vater, zu mir ist Wissen gekommen, das nicht zu dir kam. So folge mir, ich will dich auf den geraden, ebenen Weg leiten. O mein Vater, diene nicht Satan, denn Satan lehnte sich gegen den Allerbarmer auf. O mein Vater, siehe, ich fürchte, es könnte dich die Strafe des Allerbarmers treffen. Und dann wirst du ein Freund Satans werden. Er, der Vater Ibrahims, sagte, wendest du dich von meinen Göttern ab, o Ibrahim? Wenn du damit nicht aufhörst, so werde ich dich wahrlich steinigen. Verlasse mich für lange Zeit. Er, Ibrahim, a.s., sagte, Friede sei auf dir. Ich will bei meinem Herrn um Vergebung für dich bitten, denn er ist gnädig gegen mich. Und das hat er auch nur gesagt, weil es ein Versprechen war, das er seinem Vater gegeben hat. Bevor er wusste, dass sein Vater ein Götzendiener war. Sonst wäre es nämlich nicht erlaubt gewesen für ihn. Und ich werde mich von euch und von dem, was ihr statt Allahs, ganz wichtig, und ich werde mich von euch und von dem, was ihr statt Allah anruft, fernhalten. Womit fängt Ibrahim a.s. hier an? Fängt er damit an, dass er sagt, ich werde mich von dem fernhalten, was ihr anstatt Allahs anbetet? Nein, er sagt, ich werde mich von euch abwenden. Warum? Warum ist das so wichtig? Weil was? Wie soll er sich von Schirk entfernen, wenn er sich nicht von dieser Person, die diesen Schirk macht, nicht entfernt? Und das ist viel wichtiger, sich von dieser Person zu entfernen, als von dieser Tat. Weil ich kann mich von Schirk fernhalten. Aber viel wichtiger ist, dass ich mich von den Personen fernhalte, damit ich mein Bara, damit ich meine Abneigung zeige, Allah subhanahu wa ta'ala. Dass es mir wirklich, mein Iman an Allah wichtiger ist, als diese Person. Sogar wenn es der eigene Vater ist. Und ich werde mich von euch und von dem, was ihr statt Allah anruft, fernhalten. Und ich will zu meinem Herrn beten. Ich werde durch das Gebet zu meinem Herrn bestimmt nicht unglücklich sein. Als er sich nun von ihnen und von dem, was sie statt Allah verehrten und anbeteten, getrennt hatte, da bescherten wir ihm Ishak und Jakob und machten beide zu Propheten. Dies war der Anfang der Dawa Ibrahims a.s. Er lud die Menschen, angefangen mit seinem Vater, zur alleinigen Anbetung Allahs ein und distanzierte sich von ihnen und von dem, was sie anbeteten. Wenn einer Wallah zu denen zeigt, die sich Allah und seinen Gesandten widersetzt haben, dann ist es ein Zeichen von schwachem Iman in seinem Herz. Wie kann man jemanden lieben, der sich dem widersetzt, den du liebst, nämlich Allah und sein Prophet? Also das ist ein bisschen jetzt komplex gewesen. Da ist eine Person, die macht etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Und du liebst doch, eigentlich solltest du doch Allah subhanahu wa ta'ala mehr lieben als diese Person. Wenn du also Allah subhanahu wa ta'ala mehr liebst als alles andere auf der Welt und da ist eine Person, die dir nahe steht und macht etwas, was Allah hasst, dann kannst du diese Person nicht lieben, weil du ja Allah mehr liebst als diese Person. Ich hoffe, das verstanden ist. Entweder ist dein Iman völlig entfernt oder es ist nur wenig davon geblieben. Ein Gläubiger muss Bara, muss sich abwenden, muss Feindschaft haben zu denen, die sich Allah und seinen Gesandten widersetzen. Auch wenn er von den nahen Verwandten ist. Er muss zwar Hass für diejenigen haben und sich von dem entfernen, aber dies bedeutet nicht, dass man diesen Leuten keine Dawa macht oder dass man ungerecht zu ihnen ist. Ganz besonders, wenn es Eltern sind. Sie haben immer noch Rechte, die es zu erfüllen gilt. Dieses große Wort, Tauhid, mit all seinen Bedeutungen und Voraussetzungen, ist bei den Menschen bis auf wenigen nicht vorhanden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Lehre von Al-Wala wal-Bara. Obwohl dieses entscheidende Prinzip des Glaubens aus dem Leben der Menschen verschwunden ist, ändert es nichts in seiner Wirklichkeit. Die Lehre des Al-Wala wal-Bara ist das wahre Abbild der Praxis dieses Glaubens. Es hat eine enorme Bedeutung im Bewusstsein der Muslime, genauso wie die Größe und Bedeutung des Glaubens. Daher wird Tauhid niemals auf der Erde erreicht werden, solange wir nicht die Lehre des Al-Wala wal-Bara auf der Erde anwenden. Es ist eine Angelegenheit des Glaubens und Unglaubens, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Auliya, zu Schutzherren, wenn sie den Unglauben mehr lieben als den Glauben. Wer von euch sie zu Vertrauten nimmt, das sind die Ungerechten. Sag, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Gattinnen und eure Sippenmitglieder Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und das Abmühen auf seinen Wege, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah leitet das Volk der Freber nicht recht. Surah Tauba, Surah 9, Vers 23 und 24. Weiterhin sagt Allah SWT, O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Auliya, zu Schutzherren. Sie sind eines des anderen Schutzherren. Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Dieser Vers verbietet Muslimen, irgendjemand von den Leuten der Schrift, speziell von den Kuffar, also speziell von Leuten der Schrift und von den Kuffar im Allgemeinen, als Freund zu nehmen. Der Beweis ist der Vers, O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist, und den Gesandten und euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, den Herrn glaubt, euren Herrn glaubt. Mehr noch, Allah verbietet den Gläubigen sogar, die Kuffar zu unterstützen, sogar wenn die Kuffar Blutsverwandte sind. O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Schutzherren, wenn sie den Unglauben mehr lieben als den Glauben. Wer von euch sie zu Vertrauten nimmt, das sind die Ungerechten. Surah Tauba, Surah 9, Vers 23. Weiter sagt Allah SWT, das ist auch ein sehr wichtiger Ayah in diesem Zusammenhang. Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeugen, die sich Allah und seinen Gesandten widersetzen. Auch wenn diese ihre Väter wären und ihre Söhne und ihre Brüder und ihre Sittenmitglieder. Jene in ihren Herzen hat er den Glauben geschrieben. Wenn es Allah SWT hier sagt, wer Allah und seinen Gesandten zuwiderhandelt, was ist damit gemeint? In erster Instanz ist damit gemeint einer, der Schirk macht. In zweiter Instanz ist damit gemeint auch einer, der Bidda macht. Und in dritter Instanz einer, der Sünde macht. Und in jeder Kategorie, sowohl in Schirk als auch in Bidda, als auch in Masiya, in Sünden, gibt es Stufungen, Abstufungen. Schirk Akbar, Schirk Asgar, Schirk Khafi, der versteckte Schirk, Bidda al-Mukaffira, Bidda, was einem aus dem Islam herauskatapultiert, und Bidda leysa al-Mukaffira, Bidda, was nicht einen aus dem Islam wirft. Und Sünde ist genau das Gleiche. Sheikh Salih Fawzan sagte in seinem Buch Al-Wala wal-Bara, Seite 7, wir hörten, dass es Leute gibt, die dafür bekannt sind, Dawa zu machen. Dass einige sagten, die Nasara sind unsere Brüder. Die Nasara sind unsere Brüder. Daran sieht man, wie unwissend viele Leute über das Prinzip des Al-Wala wal-Bara sind. Solche Leute wissen gar nicht, wie gefährlich solche Aussagen sind. Nasara, Christen. Weiter, diese gleiche Person hat auch Folgendes gesagt. Er sagt über die Christen, alle Dinge gehören uns gemeinsam. Wir sind Söhne des gleichen Landes. Unsere Zukunft ist eine. Unsere Nation ist eine. Ich sage, sie sind unsere christlichen Brüder. Aber manche kritisieren mich dafür. Wie ich nur sagen kann, dass sie unsere christlichen Brüder sind. Wo Allah sagt, wahrlich, nur die Gläubigen sind Brüder. Ja, wir sind Gläubige, aber auch sie sind Gläubige. Aus einer anderen Sicht. Weiter sagt diese gleiche Person über die Kopten, über eine christliche Sekte, sie schickten 1000 Märtyrer für die verschiedenen Glauben. Weiter sagt die gleiche Person, es ist nichts dabei, wenn ein Muslim einen Nicht-Muslim liebt. Weiter sagt die gleiche Person, zwischen uns und den Juden gibt es nur Hass aufgrund des Landes, nicht aufgrund religiöser Gründe. Und diese Person sagte auch, als ein Minister sich zur Wahl gestellt hat und dieser Minister mit 99,9% gewonnen hat, hat gesagt, sogar wenn Allah sich persönlich zur Wahl gestellt hätte, hätte er niemals diese 99,9% bekommen. Wäre es ihm nicht möglich gewesen? Wäre es ihm nicht möglich gewesen? Und jetzt, diese Aussagen, sind die nicht im Widerspruch zu Al-Wala wal-Bara? Ganz klar, oder nicht? Ganz klar und deutlich. Wir sind ganz klar zum Widerspruch zu den Ayat, die ich gerade gesagt habe, und zu den Hadithen, die der Prophet Muhammad in diesem Zusammenhang gesagt hat. Und diese Person, die das gesagt hat, ist kein anderer als Yusuf al-Gardawi, einer der Köpfe von Ikhwani Muslimun. Und wie kann eine Person, die Liebe, also Al-Wala wal-Bara in seinem Herzen hat, so eine Person noch sagen, ja, ich nehme dir den Schutz und ich unterstütze den und versucht Entschuldigung für diese Person zu suchen, wenn diese Aussagen doch ganz klar und deutlich sind. Wie geht das? Wo ist dein Al-Wala? Wo ist dein Bara? Wo ist dein Bara für das, was Allah subhanahu wa ta'ala hasst? Ganz klare Aussagen, die im Widerspruch zu dem sind, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und ich bin trotzdem bei dieser Person. Diese Person hat kein richtiger Bara, hat keine richtige Abneigung für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Sheikh Hamad bin, ach so, das kann man nachlesen für diejenigen, die es vielleicht anzweifeln. Das kann man nachlesen in dem Buch Al-Qardawi fil Mizan von Sheikh Nasir ibn Hamad al-Fahd. Die Aussagen sind doch im Internet, also er sagt, das ist bekannt. Ja, aber nur für, ja. Ne, es gibt immer ein paar, die so ein bisschen. Und Sheikh Hamad bin Atiq sagte: In dem Buch Allahs ist kein Gesetz deutlicher und wichtiger als das Gesetz von Al-Wala wal-Bara. Nach der Voraussetzung des Tawhids und dem Verbieten des Gegenteils. Das haben wir alle schon gemacht. Jetzt sollte man sich ein paar Fragen stellen. Was ist ein Muslim? Mit wem sollte ich in Verbundenheit gehen? Und von wem sollte ich mich lossagen? Diese Themen werden aufgeworfen, da die wahre Bedeutung des Tawhid aus dem täglichen Leben der Muslime verschwunden ist. Sie ist dermaßen entstellt, dass viele Muslime glauben, dass die Bestätigung von Rububiyya, das heißt die Herrschaft von Allah, also dass Allah der Alleinige ist, der das alles erschaffen hat und aufrecht erhält, dass das ausreicht, wenn ich diesen Iman daran habe, an dieser Art von Tawhid, um ein Muwahhidun zu sein. Ohne dass man Uluhiyya, ohne dass man die Anbetung alleine für Allah subhanahu wa ta'ala aus dem Weg lässt. Also ich brauche das nicht. Ich brauche nur sagen, ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der das erschaffen hat und es aufrecht erhält. Das reicht, dass ich Muwahhidun bin. Das ist aber nicht der Fall. Aber viele denken so. Wahrer Tawhid besteht aus der Einheit der Herrschaft und der Einheit der Anbetung. Es ist Teil der Lehre von Al-Wala wal-Bara. Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimullah, sagte, der Islam kann von jemandem nicht angenommen werden, selbst wenn er den Polytheismus ablehnt, solange er nicht Feindschaft gegenüber den Ungläubigen und Polytheisten zeigt. In Majmu' al-Tawhid, Seite 19. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung zeigen, die Allah und seinen Gesandten zuwidergehandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder. Es ist von größter Wichtigkeit, nochmals über das Thema des Tawhid zu sprechen und das richtige islamische Verständnis davon zu wiederholen, da viele Menschen die reine Aqida, die der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam uns gebracht hat, missverstehen. Für die meisten Menschen heutzutage ist das Glaubensbekenntnis nur noch eine leere Floskel. Sie denken nicht über dessen Bedeutung nach oder was es beinhaltet. Schlimmer noch. Das Problem beschränkt sich nicht nur auf die Bedeutung der Kalima, sondern streckt sich bis zum Koran und der Sunna aus, da die Menschen darin lesen, um ihre eigene Meinung zu unterstützen, während sie die Arbeit der Ulema, die Hadith-Kommentare und den Tafsir des Koran ignorieren. Solche Menschen glauben weder die gegenwärtigen noch die vergangenen Ulema zu benötigen. Das sehen wir auch heutzutage immer wieder, immer mehr, gerade durch YouTube. Jeder, der eine Kamera hat, Mike, denkt, er ist auf einmal von Ulema. Die Realität der Anbetung, welches das Leben dieser Welt und das Jenseits umfasst, beschränkt sich nur noch auf die täglichen Rituale. Gebet, Fasten, Zekka, Hajj. Aber wo bleibt die komplette Lebensweise? Wen sollten wir zu unseren Freunden machen? Wen sollten wir zu unseren Feinden nehmen? Wen sollen wir lieben? Und wen sollen wir hassen? Das ist Al-Wala wal-Bara. Die Antworten zu diesen Fragen sind sehr weit entfernt. Diese Religion hört nicht auf, indem man nur sagt, Gott ist einer, sondern in der Beteuerung, dass es keine Gottheit gibt, außer ihm, die Absolutheit seiner göttlichen Namen und Attribute, Gebühren seiner Großhaftigkeit und Majestät alleine. Wie Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah gesagt hat, als der Prophet zu den Leuten der Schrift ging, um sie davor zu warnen, neben Allah andere Dinge beizugesellen. Und von ihnen verlangte, dass sie zustimmten, dass dies im Widerspruch zu der göttlichen Einheit Gottes steht, haben sie sich nicht dagegen gewehrt. Die haben sich nicht dagegen gewehrt. Sie begannen ihren Weg zu bessern und sich gegenseitig zu ermutigen, seinen Ruf zu akzeptieren. Doch als ihre Religion und die Dummheit ihrer Gelehrten angeprangert wurde, wandten sie sich ab und erklärten ihm und seine Gefährten die Feindschaft, indem sie sich beklagten, er hinterfragt unsere Intelligenz, verleugnet unsere Religion und beleidigt unseren Glauben. Natürlich ist es bekannt, dass der Gesandte niemals Isa oder seine Mutter, die Engel oder die frommen Toten beleidigt hat. Doch als er ihnen erklärte, dass diese ihnen weder helfen noch schaden können, erklärten sie dies für eine Beleidigung. Und dazu ist mir ein sehr schöner, das passt wirklich sehr gut dazu, eine sehr schöne Riwaya gekommen von Ibn Tahir al-Maqdisi al-Hafiz, der sagte, ich hörte den Imam Abu Ismail Abdullah bin Muhammad al-Ansari sagen, während er in Hara war, das Schwert wurde mir 5 Mal am Nacken gehalten. Und jedes Mal sagten sie nicht zu mir, verlasse dein Mashab, verlasse deinen Weg. Doch wurde mir gesagt, schweige gegenüber diejenigen, die sich im Widerspruch zu dir befinden. Schweige, hör auf, gegen die Leute zu reden. So sagte ich, ich werde nicht schweigen. Zu finden in Adab al-Sharia von Ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali. Die Ahlul Bidah wollen, dass wir schweigen. Obwohl sie ein Problem damit haben, dass wir offenkundig zu Salafiyah aufrufen, der einzig richtigen Dawa, frei von Hizbiyah zu läuten, so haben sie noch ein größeres Problem damit, wenn wir die Leute darüber aufklären, dass sie sich im Widerspruch befinden zum Verständnis der Salaf as-Salih. Doch wir sagen das Gleiche wie der Imam Abu Ismail Abdullah bin Muhammad al-Ansari. Wir werden nicht schweigen. Möge Allah diejenigen recht leiten, die sich in Irrleitung befinden. Möge Allah uns standhaft machen und uns Sabr schenken. Es wird immer eine Gruppe geben, die zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet. Und sie werden keinen Schaden von denen davontragen, die sich gegen sie wenden. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt gegen uns Verleumdungen starten. Ihr könnt gegen uns Lügen verbreiten. Ihr könnt auch die Scheibe hier einschlagen. Ihr könnt diese Hütte hier in Brand setzen. Trotzdem wird das nichts an unserer Dawa ändern. Wir werden weitermachen. Ob mit dieser Räumlichkeit oder ohne diese Räumlichkeit. Ihr könnt diese Dawa nicht zerstören. Das müsst ihr einfach begreifen. Auch wenn wir tot sind. Auch wenn wir tot sind, geht das weiter. Allah hat nicht uns persönlich notwendig. Vollenden, ja, wird es vollenden. Und die Leute, die damit ein Problem haben, dass wir hier offenkundig zu Salafia aufrufen, dann frag ich diese Leute, was ist das Problem bei Salafia? Was ist das Problem, dass wir sagen, Salafia ist der einzig richtige Weg innerhalb von Islam, obwohl wir die Beweise ganz klar und deutlich gebracht haben. Und wenn einer wirklich ein Problem mit diesen Beweisen hat, dann soll er stärkere Beweise bringen. Haben wir einmal diesen Punkt verstanden, werden wir erkennen, dass niemand das Recht hat, sich Muslim zu nennen, selbst wenn er sagt, es gibt nur einen Gott, solange er nicht auch die Feindschaft gegenüber den Ungläubigen erklärt und sie bekämpft und sich ihnen widersetzt. Auf diese Weise erzählt Allah uns, dass Ibrahim, genauso wie unser Prophet, die Götzen, die sein Volk als Götter genommen haben, zerstört hat und alle, die sie anbeteten, zurückgewiesen hat. Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren, als sie zu ihrem Volk sagten, wir sind unschuldig an euch und an dem, dem ihr anstatt Allah dient. Wir verleugnen euch. Und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt. Bis wann? Bis ihr an Allah alleine glaubt. Ibn Taymiyyah sagt, Rahimullah, das Glaubensbekenntnis, La ilaha illallah, fordert von einem die Liebe nur für die Sache Allahs. Nur für die Sache Allahs zu hassen, sich nur für die Sache Allahs zu verbünden und für die Sache Allahs Feindschaft zu erklären. Es fordert von einem, dass man das liebt, was Allah liebt und das zu hassen, was Allah hasst. Weiter sagt er, es ist die Verpflichtung des Gläubigen, seine Freunde und Feinde für die Sache Allahs auszuwählen. Wenn es Gläubige sind, muss er sich mit ihnen verbünden, selbst wenn sie ihm ein Unrecht angetan haben. Denn kein persönlicher Angriff kann einen von der Verpflichtung der Verbundenheit des Glaubens befreien. Allah sagt, und wenn zwei Gruppen von Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Ibrahim a.s. hat den Muschrikun bewiesen, wie nutzlos ihr Glauben und die Götter, die Götzen, die sie anbeten, sind. Die Muschrikun fanden auf die Beweise Ibrahims a.s. keine Antwort. Nur die Ausrede, dass sie dies tun, auf dem sie schon ihre Vorväter vorgefunden hatten. Und Ibrahim a.s. erklärte ihnen erneut, dass er der Feind dieser Götzen, die sie anbeten, ist und auch ihr Feind ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt von Ibrahim a.s., dass er ein Beispiel ist, dem zu folgen ist. Ibrahim a.s. und die Gläubigen, die mit ihm sind, das sind alle Gläubigen bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Denn Allah sagt, wahrlich, die Menschen, die Ibrahim am nächsten stehen, sind jene, die ihm folgen, und dieser Prophet Muhammad a.s. und die Gläubigen sagen wie folgt: Wir distanzieren uns von euch. Wir distanzieren uns von jedem, der etwas sagt oder macht und es mit Wissen macht, mit Überzeugung macht, was im Widerspruch zum Islam ist, was im Widerspruch zum Koran ist, was im Widerspruch zur Sunna ist und was auch im Widerspruch zu dem Verständnis des Salafus Salih ist. Und von denen und von den Götzendienern und von dem, was ihr statt Allah anbetet. Wir kennen euch nicht, wir lehnen euch ab, wir bezeichnen und behandeln euch als Ungläubige. Aufgepasst, das ist eine allgemeine Aussage. Jeder, der Schirk macht, ist im Allgemeinen ein Muschrik, ein Kafir. Aber nicht jede x-beliebige Person, die wir sehen, dass er Schirk Akbar macht, sagen wir sofort, dass er ein Kafir, ein Muschrik ist, bis der Beweis gegen sie erbracht worden ist. Und zwar auf einer Ebene, wo keine Entschuldigung mehr akzeptiert wird. Was war Schirk? Großer Schirk, der einen aus dem Islam herauswirft. Die islamischen Gelehrten sagten, dies ist einer der Kernpunkte der islamischen Akida und des islamischen Glaubens. Ohne Feindschaft gibt es keine Freundschaft. Also, ohne den Feinden Allahs Feindschaft zu zeigen, ist die Freundschaft zu Allah nicht bewiesen. Und Ibn Qayyim al-Jawziya sagte, ohne den Feinden Allahs Feindschaft entgegenzubringen, ist es nicht richtig und nicht möglich, von der Freundschaft zu Allah zu sprechen. Zudem sagt Allah der Erhabene, er sagte, seht ihr denn nicht, was ihr da angebetet habt, ihr und eure Vorväter? Diese sind meine Feinde, außer dem Herrn der Welten. Er ist mein Freund. Du hast gesehen, für Ibrahim war es nur möglich, seine Liebe zu Allah zu zeigen und zu beweisen, indem er gegen die Feinde Allahs Hass, Groll und Feindschaft hegte. Und so muss es für alle Muslime sein. Die Freundschaft, die Wala, darf nur wegen Allah, um Allahs Willen sein. Und damit diese Freundschaft zustande kommen kann, ist es notwendig, von allem, die außer Allah angebetet werden, fernzubleiben, sich von ihnen zu distanzieren und von ihnen Abstand zu halten. Und wie kann man als Muslim einer Person, die die komplette Scharia, nicht die einfach das fortgeführt hat, wie in den islamischen Ländern, das jetzt eingeführt wurde durch den Kolonialismus, haben die so ihre Gesetze ein bisschen eingefädelt und dann hat der Herrscher, der an die Macht kam, einfach das so weitergeführt. Nicht so, sondern er hat die komplette Scharia abgesetzt und hat sie durch ein menschengemachtes Gesetz eingeführt und hat gesagt, hat über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr schlimme Sachen gesagt, wie zum Beispiel diese Araber mit seiner Ideologie ist wie eine verweste Leiche, ungefähr in dieser Bedeutung, auf jeden Fall was sehr, sehr Schlimmes. Und auch, wir brauchen nicht das, was uns von dem Himmel herabgesandt wurde. Ja? Und der den Ezan verboten hat, auf Arabisch zu machen. Eine Zeit lang war es nicht erlaubt, den Ezan auf Arabisch zu machen. Also auf Türkisch. Auf Türkisch. Zehn Jahre. Ja. Der die Gelehrten getötet hat. So, wie kann man also so einer Person, du bist Muslim und du behauptest von dir, Muslim zu sein, und du behauptest von dir, dass du Allah subhanahu wa ta'ala liebst und dass du das liebst, was Allah liebt, und du sagst, dieser Mann ist mein Vorbild. Wie kann man das sagen? Derjenige, der kann auch niemals richtige Al-Wala wal-Bara verstanden haben. Und dieser Mann ist Atatürk. Atashaitan. Subhanallah, ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und da sagte Ibrahim zu seinem Vater und zu seinem Volk, ich sage mich von dem los, was ihr anbetet, statt dem, der mich erschuf, denn er wird mich recht leiten. Und er machte es zu einem bleibenden Wort unter seiner Nachkommenschaft, auf das ihr darauf zum Glauben zurückfinden möget. Die Mualat, die Wala, die Freundschaft, kann und darf nur für Allah sein. Und es muss Abstand gehalten werden von allem, was außer Allah angebetet wird. Und dies muss auch nur für Allah gemacht werden. Du musst die Freundschaft und die Feindschaft für ein Wort, welches die Gesandten und ihre Gefährten und Nachfolger voneinander geerbt haben, pflegen. Und dies ist das Wort La ilaha illallah. Dies ist solch ein Wort, welches der Imam der Hanifs, nicht Hanif im Böhn, sondern von Ibrahim a.s. geerbt hat. Und auf demselben Wege wird dieses Wort an alle, die ihm folgen, bis zum Tag des jüngsten Gerichts weiter vererbt und dies wird so weitergehen. Imam Tabari sagte folgendes, O Umma Muhammad, in dem, was Ibrahim und diejenigen, die mit ihm waren, gemacht haben, ist ein schönes Vorbild für euch. Ihr solltet euch dies zum Vorbild nehmen. Ja, es ist ein schönes Vorbild, wie die Ibrahim und diejenigen, die mit ihm zusammen waren, die Ungläubigen zu Feinden nahmen, wie sie sich gegen die Ungläubigen auflehnten und dass sie keine Freundschaft mit den Ungläubigen geschlossen haben. Nur das Wort Ibrahims, ich will gewiss für dich um Verzeihung bitten, ist kein zu folgendes Vorbild. Denn Ibrahim a.s. machte diese Aussage wegen eines Versprechens, welches er seinem Vater gegeben hatte. Und dieses Versprechen hatte er seinem Vater gegeben, als er noch nicht wusste, dass er ein Feind Allahs war. Darum distanziert auch ihr euch von den Feinden Allahs, bis diese an den einen, einzigen Allah glauben und nehmt sie euch nicht zu Freunden und zeigt eure Feindschaft ihnen gegenüber und euren Hass gegen sie ganz offen. Dies ist ein schönes Beispiel, dies sind schöne Beispiele für Wala und Bara, dem es in schönster Weise zu folgen gilt. Allah der Erhabene lobt Ibrahim und befiehlt dem Gesandten und den Gläubigen Ibrahim und dessen Weg zu folgen. Die Stellung der Ahlus Sunna wal Jamaa bezüglich den Erneuerern und den Ketzern, weil das hat was mit Al-Wala wal Bara zu tun. Die Stellung der Ahlus Sunna wal Jamaa ist die, dass sie sich von den Erneuerern und Ketzern lossagen. Manche mögen sagen, dass dies nichts mit dem Thema der Verbundenheit und der Lossagung mit Al-Wala wal Bara zu tun hat, welches sich nur auf die Unterscheidung von Muslimen und Nichtmuslimen bezieht. Also Al-Wala wal Bara, dass man sagt, man hat Wala zu den Muslimen und Bara zu den Nichtmuslimen. Also hat das doch gar nichts damit zu tun, weil es gibt ja Erneuerer, die immer noch Muslime sind. Erstens, als Antwort kann man dazu sagen, erstens, die Erneuerung in der Religion ist eine große Gefahr für den Islam. Dies kommt daher, da es verschiedene Stufen gibt, vom klaren Kufr bis zu Heuchelei, Ungehorsam oder Rebellion. Imam Shatibi sagte, Bid'ah ist in vielen Stufen unterteilt, vom klaren Unglauben, vom klaren Kufr, wie die Bidda der Jahiliyyah, vor dem Allah uns im Koran warnt. Dann gibt es noch die Erneuerung der Heuchler, die sich unter dem Deckmantel der Religion verstecken, um sich so soziale und finanzielle Vorteile zu sichern. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass sie Ungläubige sind. In Shatibi al-Intisam, hier 237 zu finden. Nachdem er gewarnt wurde, muss man mit aller Macht gegen ihn vorgehen. Wir sagen uns von ihm los, so wie wir es von jedem Ungläubigen es tun. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder, der etwas Neues in dieser Angelegenheit, also in dem Din, einführt, wird abgelehnt. Fahurrat wird abgelehnt, wird nicht angenommen. Und Al-Barawi sagte, die Gelehrten der Sunna sind darin übereingekommen, dass religiösen Erneuerern und deren Kumpanen, also deren Leute, die diese Erneuerer unterstützen, Hass gezeigt werden soll und sie verstoßen werden. In Sharh as-Sunna zu finden, 1227. Dies sollte die Position deutlich machen, die Ahlus Sunnah wal Jamaa glaubt, dass man sich von allen Erneuerern, Mubtadi'in, lossagen muss. Nochmal ganz kurz zu Verständnis, zum besseren Verständnis. Wer sagt uns denn, wer die Mubtadi'in sind? Wer ist das? Machen wir das aus unserer Lust und Laune? Machen wir das? Das machen die Gelehrten, die sich damit auskennen. Und wenn die das machen und ihre Beweise bringen, dann machen sie das nicht, weil sie ein persönliches Interesse haben, sondern dann machen sie das, um die Umma vor ihren Dalala zu schützen. Und wir sind dazu verpflichtet, dies in die Tat umzusetzen mit unserem Bara, dass wir diesen Erneuerern, mit diesem Mubtadi'in Abneigung entgegenbringen und Hass und uns von ihnen entfernen. Und auch von denen, die, wo sie wissen, dass diese Person ein Erneuerer ist und trotzdem sind sie mit denen zusammen. Ich habe euch gerade die Aussagen von Yusuf al-Gardawi genannt. Und jeder Muslim, der ein bisschen Verständnis hat, wird allein aus diesen Aussagen ersehen können, dass diese Person ein Dal Mudil ist, ein Erneuerer, ein Irregegangener, der andere zur Irrleitung einlädt und zur Bidda. Und wie verhalten wir uns jetzt mit Leuten, die diesen Erneuerer unterstützen? Nasir. Aber nachdem die Leute das wissen und immer noch zu dieser Person halten, genauso verhalten wir uns dann wie zu diesem Mubtadi. dass wir mit ihnen nicht sitzen, dass wir mit ihnen nicht reden, dass wir mit ihnen nicht argumentieren, dass wir mit ihnen nicht sitzen und ihren Unterrichten zuhören, dass wir mit ihnen nicht die Gesellschaft teilen. Das ist ganz wichtig. Wo ist das? Ja. Imam Muhammad bin Wadah schrieb in seinem Buch, wer mit dem Ehlul Bidah sitzt, der hat zusammen mit ihm eine Handlung zum Untergang des Islams gemacht. Imam Auza'i sagte, die Herzen eurer Salaf verabscheuten sie. Sie warnten das Volk vor deren Bidah. Hassan al-Basri sagte, sitzt nicht zusammen mit einem Ehlul Bidah, denn er macht eure Herzen krank. Ibrahim al-Nahi sagte, sitzt nicht zusammen mit den Ehlul Bidah, spricht nicht mit ihnen, denn ich fürchte mich, dass eure Herzen krank werden. All dies hat Ibn Wada überliefert. Und Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sagte, die Feindschaft der Salaf gegenüber die Ahlul Bidah wa Ahlul Dalala hatte die letzte Spitze erreicht. Wenn die Salaf derartiges sagen, wenn sie gegen die Ahlul Dalala eine so gewaltige Feindschaft zeigen, wenn sie es verbieten, sich mit ihnen aufzuhalten und mit ihnen zusammenzusitzen, dann denk mal nach, was es bedeutet, mit den Kuffar und den Munafiqin zusammenzusitzen. Gemeinsam mit ihnen zu handeln. Beurteile die Lager derer, die ihren Platz bei den Abgeirrten und Jahl, den Unwissenden, denen, die nicht an Allah und an seinen Gesandten glauben, einnehmen. Werden denn diejenigen, die sich für ihre Angelegenheiten anstrengen, die ihre Dinge erledigen, nicht auch am Tag des jüngsten Gerichts mit ihnen zusammen sein? Diejenigen, die die Kuffar und die Munafiqun verteidigen, obwohl sie wissen, dass diese Kuffar und Munafiqun sind, diejenigen, die sie gut und schön finden, diejenigen, die zusammen mit ihnen gemeinsame Sache machen, sich mit ihnen bewegen, obwohl sie deren Haltung gegen den Islam kennen, sich deren Freunde, und sie werden am Tag des jüngsten Gerichts mit ihnen zusammen sein. Versammelt, Allah SWT sagt im Koran, versammelt jene, die frevelten und ihre Gleichgesinnten, Paare und das, was sie verehrt haben. Und wenn die Seelen mit ihren Leibern gepaart werden, jeder wird mit dem Volk, das er liebt, zusammengebracht werden. All dies sind wirklich sehr drastische Aussagen, dass wir mit den Ehlul Bidah nicht zusammensitzen. Und was habt ihr von diesen Aussagen? Was habt ihr von den Aussagen? Haltet euch von Ehlul Bidah fern, schützt eure Ruhm von Ehlul Bidah, die machen eure Herzen krank, wenn ihr nicht wisst, wer die Ehlul Bidah sind. Was habt ihr denn von diesen Aussagen, wenn ihr nicht wisst, wer die Ehlul Bidah sind? Du gehst raus und sagst, und du rufst die ganze Zeit, haltet euch von Ehlul Bidah fern, hört nicht Ehlul Bidah zu, setzt euch nicht zu Ehlul Bidah. Ach, wer sind Ehlul Bidah? Ja, einfach Ehlul Bidah. Weiß nicht, wer genau das ist, aber auf jeden Fall sich fernhalten. Das nützt doch nichts. Ehlul Bidah von damals waren klar. Die Gelehrten haben das klar gemacht, damit die Leute sich davor schützen konnten. Und genau das Gleiche machen die Gelehrten von heute. Wenn die vor den Sekten von heute waren, wie den Tekfiris, wie den Dschihadis, wie den Jamaatut Tabligh, wie Hizbut Tahrir, wie Ikhwani Muslimun, wie den Sufis, wie den Ahmadiyya. All diesen Leuten, wenn die vor diesen Gruppen warnen, dann nur, damit ihr sie erkennt und damit ihr euch von diesen Leuten fernhalten könnt. Und wenn ihr wissen wollt, warum die das gemacht haben, könnt ihr das ja gerne nachchecken und recherchieren und gucken, warum sind diese Leute in Dalal gegangen. Aber dein Verständnis ist nicht maßgebend, dass du sagst, ich habe das aber nicht so verstanden wie der Gelehrte. Das geht nicht. Du musst dich schon den Gelehrten dann auch unterwerfen, genau. Aber nicht in der Anbetung, nein, sondern nur in dem Wort. Allah verbietet es auf Äußerste, die Kuffar zu Freunden und Vertrauten zu nehmen. Gleichzeitig sagt er, dass diejenigen, die sie zu Freunden und Vertrauten nehmen, genauso sind wie sie. Auch vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wurden in diesem Bezug sehr viele Hadithe überliefert. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Volk liebt, der wird mit Sicherheit mit diesen zusammengebracht, zusammen auferstehen. Und aus dem Beweis, aus dem Buch und aus der Sunna und aus den Werken der Gelehrten ist zu verstehen, wer trotz diesem Verbot die Muschrikun liebt und sich zu Freunden und zu Vertrauten nimmt, der ist in derselben Lage wie sie. Er ist ebenfalls Muschrik. Aufgepasst wieder, ist ein allgemeines Urteil. Nicht, dass man rumläuft und sagt, du bist ein Muschrik, Kafir. Ne? Es gibt solche. Und er wird mit ihnen zusammen im Feuer der Hölle brennen. Und wir suchen unsere Zuflucht bei Allah vor seiner Strafe und seinem Zorn. Das war das, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte. Wenn einer was dazu noch hinzufügen möchte. Es gibt ja auch Aussagen, die Tekfirin, die Dschihadi benutzen, zum Beispiel das Wara, also Freundschaft. Die verwechseln das mit den Herrschern, weil die Herrscher machen hier Tijara. Und die sagen, die machen Wala, die machen Freundschaft. Nein. Die sind Kafir geworden. Nein. Wala. Genau das gleiche ist zum Beispiel, wie heißt du, Bruder? Harun. Harun. Deine Eltern sind keine Muslime, ne? Nein. Ja, genauso wenig wie meine. Wir sitzen mit unseren Eltern am Tisch und trinken Kaffee. Und ich wohne alleine. Ach so, okay, aber wenn du, gehst du zu deinen Eltern? Sehr selten. Okay, aber du gehst und bist nett zu deinen Eltern, ne? Ja, schon. Ja, so. Man schenkt deiner Mutter Blumen. Man pflegt sie, wenn sie krank sind. Und dann kommt ein Muslim und sagt, Achi, diesen Kuffar, wie kannst du diesen so Zuneigung zeigen? Diese Person hat nicht das richtige Verständnis von Al-Wala wal-Bara verstanden. Denn ich kann meine Eltern hassen und lieben zugleich. Hassen für das, worauf sie sind, weil es im Widerspruch zu dem ist, was Allahs und Ta'alas Wörter sind. Und lieben zugleich, weil sie meine Mutter und mein Vater sind. Und ich gebe ihnen ihre Rechte, die sie über mich haben. Und genau das Gleiche ist mit den Herrschern. Wenn ein Herrscher Geschäfte eingeht mit den Kuffar, dann heißt das nicht sofort, dass er ihnen auch Wala gezeigt hat, dass er ihnen Zuneigung gezeigt hat. Sondern er hat einfach nur das gemacht, was in der islamischen Gesetzgebung als erlaubt ist, als erlaubt angesehen wird. Wenn er aber sagt, wenn er anfängt, diese Kuffar zu loben und zu sagen, das, was sie machen, ist richtiger und noch besser und wir müssen so sein wie sie. Das ist Wala. Das ist dann Wala. Aber nicht, wenn er nur Geschäfte, weil der Prophet Muhammad hat sogar Geschäfte, ist sogar Geschäfte eingegangen mit Juden. Soll das jetzt heißen, dass er das nicht richtiges Al-Wala wal-Bara hatte? Ne? Zu diesem Thema kommt nächste Woche am 3. Ne? Das nächste Woche Sonntag kommt der Mistoja nochmal, ne? Und macht dann nochmal detailliert Aufklärung. Erstmal, was Salafis sind, ne? Was die Ahlus Sunna wal Jamaa ist, wer Ikhwanis sind, wer gehört zu den Ikhwanis, zu den Gruppierungen. Wird dann von bestimmten Leuten wie Yusuf al-Wardawi nochmal recherchieren und nochmal da mehrere Beweise geben über Sir Kutub und so. Ne? Und wird das dann inshallah nächste Woche Sonntag, wird das dann hier noch vor. Es findet dann um 12 Uhr, wie wir letztens, also 12 Uhr von die Umwände zugestellt. Nach Dhuhr, nach Dhuhr bedeutet 14 Uhr, Achi. Ja, 14 Uhr. Hat noch einer was zu diesem Thema zu sagen? Vielleicht du, Adnan? Guck mal bitte hier nach ihm. Man hört dich gar nicht. Nein, ist gut, Achim. Sonst geht Nase hoch. Ach. Und zwar habe ich der Bruder hat sehr gute Punkte gesagt. Ich sage Allah Khairin erstmal, Romina. Erstmal Punkt 1, was mir aufgefallen ist, Wahhabismus. Einfach von Logik, was ich auch in einem Dels gehört habe. Wenn die Brüder mit zum Beispiel Leuten diskutieren und die sagen, ihr seid Wahhabiten oder du bist ein Wahhabite, dann können wir einfach sagen, einfach von Logik. Die Schiiten rufen zu was auf? Die sagen, komm, werd Schiite. Die Aleviten sagen, komm, werd Alevite. Die, was weiß ich nicht, Ahmadiyya, Sufi sagen, komm, werd Sufi. Die sagen, komm, werd Derwisch, komm, werd dies. Wenn wir Wahhabiten sind und wenn wir auf Hack, jeder denkt, er ist auf Hack. Und wenn wir denken, wir sind auf Hack, warum sagen wir dann nicht, ich habe noch nie eine Person auf diesem Planeten gesehen, im Fernsehen, in Zeit, nirgendwo habe ich einen kennengelernt, der gesagt hat, werd Wahhabi. Wenn wir auf Hack sind, wenn wir Wahhabiten sind und auf Hack sind, ja, angenommen. Warum sollten wir das verstecken? Ja, warum sollen wir, sind wir Munafikun dann auf diese Sache? Wenn wir Wahhabiten sind und auf Hack sind, warum habt ihr noch nie einen gehört, der gesagt hat, werd Wahhabite? Und dann, wann soll das passieren? Nach 10 Jahren? Nach 10, nach 15, nach 20 Jahren? Wann soll das passieren? Warum sagt nicht ein einziger Mensch oder ein einziger, warum hat nicht Ibn Husaymin gesagt, ja, wir sind Wahhabi? Oder Sheikh Albani, ich bin Wahhabi. Oder der hat gesagt, ich bin Wahhabi. Ein einziger Gelehrter, nicht ein einziger hat gesagt, ich bin Wahhabi. Warum gibt es das nicht? Weil dieser Wahhabismus sowieso gibt es nicht. Das gibt es nicht. Weil dann würden Leute dazu rufen. Einfach von Logik. Natürlich. Aleviten, Ahmadiyya zum Beispiel, sind Kuffar. 100%. Aber die sagen, werd Ahmadiyya. Ja. Wenn wir auch, okay, angenommen, wir sind Kuffar. Hadi, wir sind Kuffar. Weil wir vergleichen Allah und so weiter. Wir sind Wahhabiten, wir sind Kuffar. Warum sagen wir aber nicht wenigstens, wer Wahhabit? Warum? Ja. Das war Punkt 1, was ich sagen wollte. Dann Punkt 2, diese Sache mit Al-Wala wal-Bara, das ist eine wichtige Sache, sehr wichtige Sache, und das muss aber auch richtig verstanden werden, und der Bruder hat das gut rübergebracht. Zum Beispiel hat er von Surah Mujadala, glaube ich, gesagt, den letzten Vers, ihr werdet kein Volk finden, dass Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten liebt, die aber ihm entgegenwirken. Und dann wurden genannt, auch wenn es die Väter sind, die Brüder, die Söhne, wisst ihr, wegen wen diese Eier herabgesandt wurde? Was der Herabsendungsgrund war? Das wurde herabgesandt, wegen, auch wegen Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiallahu anhu. Wisst ihr, wer das war? Das war einer von den 10, wo Muhammad s.a.w. gesagt hat, du bist im Paradies. Im Hadith wurde er, glaube ich, als letzter genannt. Du bist im Paradies. Warum wurde das herabgesandt wegen ihm? Es war die Schlacht von Badr. Und die Muslime standen den Kuffar gegenüber, in den Fronten. Und Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiallahu anhu ist rausgekommen. Weil er war, man wusste, er war ein, also heftig, stark. Er ist rausgekommen von den Reihen, ein bisschen nach vorne, und hat sich so gezeigt, dass er stark ist, und ist die Reihen vor, also so gegangen, ja? Hoch und runter und hoch und runter. Und die Kuffar haben Angst bekommen, wo sie ihn gesehen haben. Die haben Angst bekommen und haben, keiner will mit ihnen in eine Linie stehen. Weil früher war nicht mit Gewehr und du kannst so schießen und so, du musst frontal mit ihm kämpfen. Und alle sind geflüchtet, dass sie nicht mit ihm treffen. Weil er war knall, also man wusste, wenn er auf mich trifft, er wird mich fertig machen, er wird mich töten. Aber ein Mann ist immer, hat er die gleiche Linie mit Abu Ubaidah gesucht. Und Abu Ubaidah ist von dem Mann weggegangen, bis der Mann vor ihm stand und er ihn aufgehalten hat am Kampf der Muslime teilzunehmen, also zu helfen. Und dann hat er gegen diesen Mann gekämpft und hat einmal ausgeholt und seinen Kopf in zwei Hälften und der Mann war tot. Wer war dieser Mann, der auf seine Linie kommen wollte? Das war sein eigener Vater. Der eigene Vater von Abu Ubaidah ibn al-Jarrah war das, radiallahu anhu. Und Muhammad s.a.w. hat gesagt, du bist im Paradies. Und Allah s.w.t. hat in diesem Vers gesagt, Allah ist zufrieden mit ihm. Guck mal, wie stark diese Liebe und dieser Hass für Allah s.w.t. war. Wenn es darauf ankommt, natürlich nicht, dass jetzt einer nach Hause geht und seinen Vater. Und weil Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, natürlich nett mit seinem Vater, dies, das, aber wenn es drauf ankommt, wenn es sein muss, auch in Diskussion, wir können nicht einfach sitzen und unsere Väter oder Mütter sagen irgendwas über unseren Propheten oder über Allahs Pantala und wir sagen, ja, wir müssen irgendwann was sagen. Wenigstens mit der Zunge. Ja. Da wird nichts passieren. Du wirst, kommst hier nicht in Gefängnis. Hier ist Meinung. Du kannst sowieso gegen jeden hier was sagen. Gegen Gott kannst du hier sowieso was sagen. Das hier gegenüber die Eltern ist ganz anders gegenüber anderen. Natürlich. Die haben sowieso spezielle Rechte. Ja. Und wegen dem Bruder, also es wurde erwähnt, Vater, Bruder und Söhne. Söhne, den Sahabi habe ich vergessen. Ah nein, Söhne habe ich nicht vergessen. Das war Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Er hat zu sein Sohn ist nachher zum Islam gekommen und hat gesagt, oh mein Vater, ich hatte zweimal die Chance im Kampf, dich zu töten. Aber ich hatte Liebe zu dir und habe das nicht gemacht. Und Abu Bakr radiallahu anhu, was hat er gesagt? Ah, mein Sohn, danke. Er hat gesagt, hätte ich einmal die Chance gehabt, dich zu töten, du würdest jetzt nicht hier sitzen. Aber der Sohn hat das gesagt, nachdem er zum Islam gekommen ist. Nachdem er zum Islam gekommen ist. Nachdem er zum Islam gekommen ist. Und der Bruder habe ich vergessen, wie sie zu haben. Das wollte ich sagen, dass diese Al-Wala, also dieses Lieben und Hassen für Allah, dass das sehr wichtig ist. Aber wir hassen, es ist auch, Allah subhanahu wa ta'ala spricht das auch an, in der Natur des Menschen, dass du deine Frauen liebst, dass du das Geld liebst, dass du Besitz liebst. Du liebst diese Sachen. Ja, wir sind Menschen, wir wissen das. Es kann auch sein, heute Muslime, Achlak sowieso, viele Muslime kannst du vergessen. Heute kann sein sogar, dass du deinen Nachbarn mehr liebst als manche Muslime. Du kannst deine, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Herzen in der Hand. Aber wie liebst du ihn mehr als die Muslime, als Geschöpf? Also liebst du die ganze Person mehr als die Muslime? Das darfst du nicht. Aber die Taten, die kannst du lieben. Und du kannst die Taten, die er Schirk macht, die musst du hassen. Muss. Du kannst. Schirk, Allah subhanahu wa ta'ala, ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Wenn wir zum Beispiel sehen, mit uns stimmt was nicht, wenn wir im Fernsehen sehen, wir sehen einen Kinderschänder. Natürlich verleugnen wir das, verabscheuen wir das, das ist schlimm. Aber wir sehen, gehen an Kirchen vorbei, im Herz bewegt sich nicht viel. Aber wenn wir sehen, ein Kinderschänder, boah, unser Herz wird kaputt. Aber wir sehen Kirche. Da machen die Schirk ul Akbar, da machen die Schirk, da machen die Schirk, da machen die Muslime heute in manchen Ländern 90% in Schirk. Gar nichts, Achim. Egal. Muslime sind sogar angestellt für Glockenläuten. Ja, guck mal. Ja. Ja. Die rufen, ja? Komm, sagt er. Ja. Das geht nicht. Und die dritte Sache, was ich nur noch sagen wollte, mit den Gelehrten. Mit dem Unterwerfen. Das auch von Logik, Brüder. Ich kann nicht jetzt sagen, ja, ich habe das so verstanden, ich habe das so verstanden. Ich kann auch nicht in einen Operationssaal reingehen und zum Arzt sagen, guck mal, besser schneid mal von der Leiste, wenn du Blinddarm rausnimmst. Der hat das studiert. Der Mann hat gesessen. Der hat Medizinbuch aufgemacht, hat studiert, studiert. Du kannst nicht einfach jetzt sagen, ja, ich habe Koran gelesen und Ilmihal und El-Ittisam und ich weiß schon, wer Muqtadi, der passt mal ein bisschen auf. Ach, der Mann hat das studiert, ja. Der hat das so verstanden, nimm das. Der Arzt hat das auch so verstanden, der hat das studiert, studiert. Weißt du, was heißt studiert? Da gibt es wissenschaftlich, im Islam ist nicht, du kommst in eine islamische Universität, erstmal Husna, Koran auswendig, Bukhari auswendig, du bist Alim. Das ist auch Wissenschaft, das ist eine Wissenschaft. Das ist nicht einfach, ja, ich lerne das und das und ich bin Alim. Nein, ach, das wie Medizin. Sogar Islam ist größere Wissenschaft als Medizin. Größte, ja. Sogar gibt es Leute, die Islam studieren und doch kein Gelehrter. Ja, also, subhanallah. Bei Sheikh Albani zum Beispiel. Ja keiner, ne? Haben über 5000 Leute studiert. Wie viele kennen wir heute von denen? Ja. Die Gelehrte sind. Mhm. Das würde ich sagen. Das ist ja auch so, dass die Gottesfürchten, die Gelehrten, die Wissenden sind. Oder in einer anderen genau. Wenn ihr nicht weiß, dann fragt ihr Elohim, die Wissenden. Das ist ja wichtig, was der Bruder sagt. Wenn man das vielleicht nicht hört. Ja. Der Bruder sagt, Allah SWT bestätigt im Koran erstmal das Wissen von den Gelehrten und dass sie Taqwa haben. Ja, die am meisten haben. Also. Allah, mehr Zeugnis brauchen wir nicht. Allah SWT bestätigt das, fertig. Und noch ein Beispiel dazu, dass man zu den Kuffar Bara zeigt, Abneigung zeigt und trotzdem gut zu den Kuffar sein darf, ist ein Beispiel, was ich selber gehört habe von einem Sheikh, der erzählt hat, dass er, ich weiß nicht, in irgendeinem Darul-Kufr-Land, auf jeden Fall in einem nicht-islamischen Land, da wohnte eine muslimische Familie in einem Haus mit einer alten Dame. Und diese alte Dame war keine Muslime, die war Kafira. Und der Vater hat immer seinen Kindern angewiesen, wenn ihr diese alte Dame seht, dann gebt ihr einen Kuss auf ihre Stirn und behandelt sie mit Respekt. Und das haben sie jedes Mal gemacht, wenn sie gesehen haben. Haben ihr geholfen, wenn sie vom Einkaufen kamen oder wie auch immer. Egal, wenn was war, sie haben sofort, waren immer zu Diensten und haben sofort alles gemacht. Und das hat sie dazu gebracht, dass sie zum Islam übergetreten ist. Vielleicht meine ich das, ja. Ja, also das heißt, diese Muslime hatten kein richtiges Al-Wala wal-Bara. Nein, die hatten Bara gegenüber das, was diese Frau in sich getragen hat und auch gegenüber den Taten, die diese Frau gemacht hat, wenn sie im Widerspruch zu dem Islam war. Weil zum Beispiel, es gibt ja auch Kuffar, die Sachen machen, die nicht alles, was die Kuffar machen, ist im Widerspruch zum Islam. Weil zum Beispiel der Onkel von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was hat er gemacht? Der hat den Propheten Muhammad geschützt. Den kannst du auch nicht vergleichen mit Abu Lahab. Das ist doch nicht das Gleiche. Das heißt, da muss man auch unterscheiden zwischen diesen Kuffar. Das ist auch ganz wichtig. Wo die wohl kritisiert wurden und dann hat eine Familie von, ich glaube, auch mit Affan, hat immer mit Kamel Hüte geschickt, damit sie Essen kriegen, weil er Liebe hat. Also, von den Muschelkern. Bis sie dann erwischt wurden. So. Und sie haben unter sich dann ja. Also was wichtig ist, dieser Hass für Allah subhanahu wa ta'ala soll etwas in uns bewegen. Ja. Also nicht einfach, ich hasse die Kuffar und dann wäre Islam nicht eine Woche alt geworden. Ja. Weil dieser Hass hat ihn dazu bewegt, die Leute zu sagen, guck mal, mach das nicht. Das ist wie wenn du einen Junkie vielleicht siehst, er macht sich tot damit, mit dieser Heroin, er macht sich tot. Und das ist natürlich schlecht für ihn. Und dann sagst du, mach das nicht. Aber diese Sachen, was sie machen, ist natürlich schlimmer. Weil die werden da im Feuer 100.000% sein. Mhm. Und niemals rauskommen. Wenn du ihm nicht sagst, mach das nicht, mach das. Wer soll ihm das sagen? Wie? Wie soll er kommen zu Islam? Soll er Wahi bekommen? Eine Gemeinschaft, die zu guten Aufrufen. Ja. Diese Gemeinschaft kann das machen. Das haben wir auch beredet. Hat ja der Bruder auch einen Vortrag gemacht. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Das ist alles, hat alles mit diesen Sachen zu tun. Diese Gemeinschaft. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bevor ihr jetzt aufsteht, tragt euch bitte in diese Liste hier ein, ja? Bitte. Ganz kurz, geht ganz schnell. Dann monatlich, ne? 20 Euro. Mindestens. Waschmaschine gibt es auch. Das geht.